Also war er da bei der Menge, die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Oh, ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lassen uns nun gehen, lassen wir nun gehen, lassen wir gehen. Aber behielt alle diese die Hirten kehrten wiederum, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Oh.

sein,